top left button, audio blog. Read, hear, and see a new show every Sunday with archive shows on www.germanradioshow.blogspot.com. Membership to the Cultural Center for German Language is $25 individual and $35 for a family per year. For information, please call President Suzanne Nielsen at 813-254-5088. German Knödel, a cozy indoor-outdoor German restaurant located at 951 Central Avenue in the heart of St. Pete's downtown gallery, shopping, and restaurant district. Owners Natasha and Tasso are known for their German wurst and schnitzel. All are served with sauerkraut, potato salad, or fries. Try the sausage platter or individually. Bratwurst, currywurst, knockwurst, chickenwurst, käsewurst, weisswurst, and their unique vegan currywurst or vegan mushroomwurst. Relax with German beer and wine. Good German food, prepared fresh while you wait or order ahead for curbside pickup. The German Knödel made the Yelp list of 100 best eats in the USA, so it's time to stop by. They're at 951 Central Avenue in downtown St. Pete, Florida. Eat, drink, and relax. Call ahead, 727-631-2106. Again, 727-631-2106. And check out their picture gallery of food at germanknödel.com or on Google. Jewelers ist Ihr Geheimtipp für feine, individuell gefertigte Schmuckwaren. Ein in Deutschland ausgebildeter Goldschmiedemeister garantiert für hervorragende Qualität bei der Anfertigung von Edelstein-Halsketten und Ringen in Ihrem individuellen Stil. Das Juweliergeschäft ist seit Jahren an Tampas feinster Adresse. Jetzt an Tampas Hauptstraße 3071 Del Mabry Highway in Tampa im eigenen Gebäude. Lassen Sie Ihre alten Schmuckwaren umarbeiten. Geben Sie Altgold, Platin und Diamanten in Zahlung. Lassen Sie sich bezaubern von der Vielfalt und Top-Qualität, die Sie bei King Jewelers immer finden. Für sich selbst und für Ihre Liebsten sollten Sie stets zuerst bei King Jewelers vorbeischauen. Rufen Sie Gabriel oder Susan jederzeit auf Deutsch an 813 354 5588. For fabulous one-of-a-kind jewelry creations by a German-trained jeweler and goldsmith, please visit King Jewelers at 3071 South Del Mabry Highway. Call them at 813-354-5588. Their opening hours are 10 to 6 p.m., Mondays through Saturdays. Die New Yorker Staatszeitung ist die älteste und einzig verbliebene deutsche Wochenzeitung in den USA. In 50 Ausgaben pro Jahr bieten wir Ihnen nicht nur Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport, sondern auch Hintergrundberichte und meinungsbildende Kommentare, die Sie in anderen Publikationen nicht finden werden. Für Unterhaltung sorgen das Horoskop, Witze, Kreuzworträtsel und andere knifflige Aufgaben. Besonders beliebt sind Romane und Geschichten aus dem Leben unserer Leser. Durch zahlreiche Artikel aus deutsch-amerikanischen Kreisen erfahren Sie, wie weiterhin deutsche Traditionen gepflegt und deutsches Kulturgut an die nächsten Generationen weitervermittelt wird. Ein Abonnement kostet nur $35 für ein Vierteljahr, $65 für ein halbes und $105 für ein ganzes Jahr. Bestellen Sie es unter 1- 1-941-926-1426. Ich wiederhole, 1-941-926-1426 oder kostenlos 1-877-818-6201. Ich wiederhole, 1-877-818-6201 oder schreiben Sie an New Yorker Staatszeitung unter nystaatsz@aol.com. Gerne senden wir Ihnen auch ein Probeexemplar. New Yorker Staatszeitung, P.O. Box 18508, Sarasota, Florida 34276. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht Ihnen, weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir Sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und Sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ja, liebe Hörer, ich habe Ihnen heute ja einen Gang durch das Sauberwerk angekündigt. Peter Sauber, Hersteller von Formel-1-Rennwagen in der Schweiz. Die Schweiz hat seit einem Unfall ein Referendum, dass man in der Schweiz nicht fahren kann, aber testen darf man sie schon. Und da macht sogar viele offizielle Stellen machen da mit, denn da gibt es einen Windtunnel, den die Schweizer zur Verfügung stellen, damit diese Wagen auch so sicher wie möglich gebaut werden können. Und wir haben von Herrn Herbie Schmidt einen Rundgang bekommen durch dieses Sauberwerk. Das war 1998 und an einem ruhigen Sonntag, sodass wir auch keinen gestört haben. Denn der Schweizer Firmenchef Peter Sauber lässt dort rund um die Uhr eigentlich diese Wagen herstellen, beziehungsweise man bereitet sich dann schon auf die einzelnen Rennen vor. Und es wird ein kompletter Wagen pro Jahr neu gebaut mit Motoren, die angelehnt sind an Ferrari zu der Zeit 1998. Und diese Zusammenarbeit mit Ferrari war natürlich auch ein Teil des Gesprächsthemas. Eine Besichtigung des Werkes, da gibt es natürlich vieles, was Sie auch auf der Webseite der Firma Sauber finden können. Man braucht eigentlich nur Peter Sauber zu googeln, aber es ist eben das Sauberwerk, das Sauber Formel 1 Werk, das Sie dann finden werden. Und wir haben Ihnen ja schon bei der Einleitung diese Website gegeben. Bringen Sie also Ihre Neugier mit und kommen Sie jetzt mit uns mit Herrn Herbie Schmidt, der Ihnen erklärt, was er zu dieser Zeit 1998 in der Firma für Aufgaben hatte, als erstes in dieser Sendung. Und dann kommen Sie mit uns durch das Werk, wo wir von Raum zu Raum zu Raum gegangen sind. So, wir stehen hier im Werk von Peter Sauber. Erzählen Sie mal, Herbert Schmidt, Sie sind im Marketing und was machen Sie hier? Also meine Aufgabe hier ist, einerseits, ich bin der Assistent von Peter Sauber, kümmere mich um eigentlich alles, was er nicht direkt im Tagesgeschäft erledigen kann. Und ich habe dann sämtliche Verträge auch zu machen mit Partnern, Sponsoren, mit Fahrern und unter Umständen auch Lizenz- und Merchandising-Verträge. Dann kümmere ich mich auch um ungefähr 15 von den 20 Partnern oder Sponsoren, die wir haben als Key Account Manager. Mhm. Und heute sind wir jetzt hier im Werk. Hier arbeiten 160 Personen. Vielleicht erstaunlich, so viele Leute für ein Rennteam, um zwei Rennautos im Kreis fahren zu lassen. Aber wir werden jetzt sicher gleich im Laufe des Rundgangs sehen, warum wir so viele Leute überhaupt brauchen. Aha. Das Haus wurde gebaut 1991, und zwar zum Zwecke des Einsatzes von Rennautos, insbesondere von Sportwagen, zweisitzigen, die in Rennserien, Langstreckenrennserien laufen sollten, wie die 24 Stunden von Le Mans. Und IMSA in Amerika ist vielleicht auch bekannt. Das ist allerdings dann nie der Fall gewesen, weil Mercedes, also unser Hauptpartner, sich damals dann zurückzog und Peter Sauber eigentlich dann den Sprung machen musste in die Formel 1, wenn er den Laden nicht ganz hätte dicht machen wollen. Also jetzt sind Formel 1 Rennen angesagt. Formel 1 Rennen angesagt seit 92, eigentlich im Jahre 93 war die erste Saison. Mhm. Und jetzt sind wir in der sechsten Saison, immer mit dem Ziel, in den Top 5 der 12 bestehenden Teams platziert zu sein. Ja. Mhm. Und der Erfolg ist sicher oder wie ist das? Ist das immer ein bisschen Glück oder? Der Erfolg ist nie sicher, weil alle Teams natürlich mit gigantischen Budgets auf dieses selbe Ziel zuarbeiten. Klar. Und da gibt es andere Teams, die haben zum Beispiel die Unterstützung von großen Automobilwerken. Ford ist zum Beispiel ein großer Automobilhersteller aus Amerika, der das stark unterstützt. Und uns fehlen diese Budgets, weil wir als einziges Team keinen solchen Werksvertrag haben, sondern im Prinzip unseren eigenen Motor bauen, wenn auch auf Basis von einem Ferrari-Motor. Sollen wir ein bisschen weitergehen? Und jetzt gehen wir mal hier ins Konstruktionsbüro. Hier arbeiten rund 30 Ingenieure an der Konstruktion des Rennwagens. Früher hat man hier an Zeichenbrettern gearbeitet. Das ist natürlich seit Jahren jetzt schon vorbei. Heute wird alles auf CAD im dreidimensionalen Raum auf Computern konstruiert, bis zur Schraube runter jedes Teil. Und letztendlich kennen viele der Ingenieure hier das Rennauto nicht einmal in Natura. Viele kennen es nur von ihrem Computer und haben es zusammengebaut noch nie gesehen, weil die meiste Zeit die Rennautos auf der Rennstrecke oder auf der Teststrecke sind. Und wenn sie hier im Haus sind, sind sie in der Regel komplett zerlegt. Aha. Oh, und jetzt sieht es also wirklich aus wie ein Großraumbüro. Das Einzige, was uns dann daran erinnert, dass es Rennwagen sind, sind die Zeichnungen an den Wänden so ein bisschen angepinnt. Und ansonsten sind es Computer, Riesentische mit Computern. Ja. Also dann gibt es hier auch Teile wie dieses hier, das ist ein Wishbone, ein Dreiecksquerlenker, der ist aus Kohlefaser, der wiegt vielleicht so viel wie ein Buch. Den können Sie mit zwei Fingern hochhalten und das ist riesengroß. Also 200 Gramm schwer und ist sehr stabil, stabiler als Stahl. Mhm. Das wird hier auch vorberechnet. Was wird damit gemacht? Das ist ein Teil des Autos? Teil, das hält den Reifen oder das Rad des Autos. Es gibt an allen vier Rädern gibt es solche Aufhängungen, da gibt es also obere und untere Querlenker und dann gibt es noch einen Pushrod, der dann die Federung und die Dämpfung aktiviert. Ich höre ja jetzt sehr viel Englisch, wenn Sie jetzt diese Teile benennen. Ja. Ist das Ganze, findet das auf Englisch statt oder auf Deutsch oder auf Schweizerisch? Nein, die Formel 1 ist schon ein englischsprachiges Umfeld und wenn man nicht Englisch kann in diesem Umfeld, dann ist man schon ziemlich verloren. Es gibt ein französisches Team, Prost heißt das, das hieß früher Ligier und die haben richtig Probleme, sich zu verständigen mit anderen Teams und wenn die neue Leute bekommen, das muss alles auf Englisch gehen, obwohl sie eigentlich lieber alles auf Französisch hätten. Wir haben uns darauf eingerichtet, bei uns gibt es 12 Nationen im Haus und trotzdem spricht alles Englisch. Aha, und sagen Sie doch mal Hallo unseren Schweizer Freunden, denn das können Sie auch gut. Also, grüße euch miteinander, all die Schweizer Freunde. Wir haben viele tausend Fans auch in den Staaten, die uns unterstützen. Und ich hoffe, die machen das auch weiterhin, sei es über das Internet oder vielleicht über ESPN oder wo immer wir jetzt gesehen sind, über die. Aha, und im Internet kann man sie dann auch finden. Und das sagen wir ganz zum Schluss, wie man sie dann verfolgt, die Rennen und auch die neuesten Neuigkeiten von Sauber, ja? Okay. Okay. Gut, hier haben wir einen Überrollbügel, der wiegt 1 Kilo und er muss einen Test bestehen. Er muss einen Druck von 7,5 Tonnen von oben aushalten, wiegt aber nur 1 Kilo und ist auch entsprechend dünn. Sieht aus wie ein großer, wie ein Tunnel, der an für sich so 10 cm breit ist, oben und unten ein bisschen breiter. Ja, das ist und, ein Henkel halt, den man braucht, um den Kopf des Fahrers zu schützen. Der ist so angebracht, dass er eben schützt. Der Fahrer hat aber einen Helm. Der Fahrer hat zusätzlich einen Helm, ja. Und Sie haben gesagt, der Sitz wird also dem Fahrer angegossen. Das ist ja toll. Wie geht denn das? Der Sitz wird angepasst für den Fahrer. Das heißt, der Fahrer setzt sich in eine Masse, die so aus Styroporkügelchen besteht und Leim oder Harz. Und wenn der Fahrer dann drin sitzt und zufrieden ist mit dem Sitz und auch tief genug im Auto sitzt, dann wird eine Vakuumpumpe angesetzt und dann verfestigt sich der Sitz genau in der Form, in der der Fahrer jetzt sitzt. Und aus diesem Sitz kann man dann weitere Sitze herstellen in Form von Abgüssen. Und wenn also von einem Fahrer auf den anderen gewechselt wird in einem Auto, dann muss man also den Sitz wechseln, dann aber auch das Lenkrad und die ganzen Pedale. Sehen wir vielleicht später. Und wie oft passiert das? Das kann passieren bei einem Renntag, wenn jetzt zum Beispiel bei einem Start ein Unfall passiert und es gibt einen Neustart und ein Fahrer ist im Prinzip in seinem Rennauto geblieben, da ist nichts kaputt gegangen und der andere muss schnell wechseln auf das Ersatzauto und das ist vielleicht nicht auf ihn abgestimmt und dann muss es innerhalb von 5 Minuten zu machen sein. Aha, und das Team kann das und wie viele Leute stehen da rum und helfen? Ja, also auf dem Rennplatz haben wir 50 Personen in der Regel, wovon die natürlich eigentlich alle fixe Funktionen haben. Bei so einem schnellen Wechsel von einem Auto aufs andere sind dann schnell mal 5 Leute gleichzeitig dran beschäftigt. Aber wir brauchen allein schon ungefähr 20 Personen, um einen schnellen Boxenstopp, also Pitstop, mit Nachtanken durchzuführen. Das ist eine ganze Choreografie, die auch viel geübt wird. Eigentlich an jedem Wochenende mindestens 2 Stunden wird das einstudiert, damit das innerhalb von höchstens 10 Sekunden dann abläuft. Toll. So, jetzt steht in einem weiteren der Großraumbüros und an einem, ist auch ein Reißbrett hier, ein großes. Ja, das sind natürlich hier eigentlich nur noch wie Pinnwände. Hier werden also aus dem Computer ausgedruckte Zeichnungen dann angemacht an diesen Zeichenbrettern. Die sind also nur noch zur Betrachtung, die werden eigentlich kaum noch zum Zeichnen verwendet. Mhm. Und was hier eigentlich stattfindet, sind Versuche, das Auto zu optimieren und dann im Windkanal auszuprobieren. Wir haben keinen eigenen Windkanal, sondern wir setzen den Windtunnel ein, den die eidgenössischen Flugzeugwerke uns zur Verfügung stellen. Wir sind 35 Wochen im Jahr in diesem Windkanal tätig mit einem Modell. Und sehr wichtig ist, dass man bei so einem Windkanalmodell simulieren kann, dass sich die Räder drehen und der Boden sich bewegt, um wirklich das fahrende Auto vollständig zu simulieren. Denn ganz wichtig ist, dass in der Formel 1 die Räder freistehend sind, ähnlich wie auch in der Kart oder in der IRL. Und die erzeugen so viel Luftwiderstand und Verwirbelung, dass so ein Fahrzeug, auch wenn es noch so schnell ist, eigentlich einen wesentlich schlechteren aerodynamischen Wert hat als ein normales Straßenauto. Daher muss man eben simulieren, dass sich die Räder drehen im Windkanal und dazu werden hier zunächst mal Zeichnungen angefertigt am Computer. Im gleichen Standard, im Prinzip der gleiche Standard, wie ein Rennauto dann nachher auch gebaut wird, wird dann auch zunächst für das Windkanalmodell angewendet. Und wie oft verändert man jetzt dieses Modell? Also das wird eigentlich laufend gemacht. Jede Woche gibt es eine Änderung und das rund ums Jahr. Also es gibt da nie eine Pause. Man muss nur irgendwann mal einen Schnitt machen und sagen, ab jetzt kümmern wir uns nicht mehr um das Auto von diesem Jahr. Ab jetzt machen wir nur noch Versuche für das Auto des nächsten Jahres. Und bei uns ist das eigentlich schon seit 8 Wochen der Fall. Also wir sind jetzt Ende August oder Mitte August. 98, ja. Mhm. 98 und wir werden fürs 99er Auto sind wir jetzt bereits schon seit 2,5 Monaten bereits voll dran und kümmern uns eigentlich kaum noch um die Verbesserung des diesjährigen Fahrzeugs. Und das wird dann gebaut einmal oder wird es wirklich im Monat dann verändert? Also es gibt ein Bauteil, das man nicht mehr verändern möchte. Das ist das Monocoque. Das ist der eigentliche Teil, wo der Fahrer drin sitzt. Das ist am teuersten herzustellen. Mhm. Und wenn das mal definiert ist, dann werden da keine großen Änderungen mehr vorgenommen. Aber es sind so viele kleine Teile im Frontflügel oder im Heckflügelbereich oder auch beim Unterboden, die ständig verändert werden können. Und das findet dann auch ständig statt, im Windkanal zunächst. Und wenn es im Windkanal funktioniert, dann wird es dann auf der Teststrecke ausprobiert. Und wenn sich das bestätigt, dann wird es erst fürs Rennen eingesetzt. Im Windkanal, ist das das richtig große Auto oder sind das kleinere Modelle? Nein, das Modell ist bei uns im Maßstab 1:2, also 50% der Originalgröße. So, wir stehen hier immer noch mit Herbert Schmidt und sind jetzt am ganz anderen Ende des Sauberwerkes, wo Formel-1-Rennwagen hergestellt werden. Und was sehen wir hier? Jetzt sind wir in einer reinrassigen Schreinerwerkstatt und trotzdem sehen wir kein Holz. Denn es riecht aber nach Holz. Es riecht nach Holz. Was wir hier haben, ist eigentlich das moderne Holz. Das ist eigentlich nichts anderes als Kunststoff. Mhm. Also wir haben Material, das sieht aus wie Gips. Das ist so in Blocks zu kaufen. Das nennt sich Advanced Tool oder Ziba Tool. Und die Idee ist, dass man eben aus großen Blöcken dann mit Fräsmaschinen Teile fräsen kann. Urmodelle eigentlich von Teilen, die am Computer gezeichnet wurden. Und die werden dann verwendet, um daraus Formen abzunehmen. Die sind dann wiederum negativ und die Formen wiederum werden dann verwendet, um das eigentliche Teil dann herzustellen. Gießen, ja. Das wird nicht gegossen bei uns, sondern das sind letztendlich sind das Kohlefaser- oder Carbonfibermatten. Die werden da eingelegt nach ganz konkreten Strukturplänen und das sind x verschiedene Arbeitsschritte, die werden wir nachher auch noch sehen. Mhm. Und es dauert also ewige Zeiten, bis mal ein Teil fertig ist und daher ist die ganze Geschichte so teuer. Mhm. Und hier haben wir eigentlich jetzt auch so ein paar Beispiele von Teilen. Das ist also die haben es nicht überlebt, oder? Nein, das ist also eine Frontnase, die wir hier sehen, die ist komplett eingedrückt vorne. Da sind aber auch so Sieht aus wie zerfasert, drauf. Nicht? Ja, zerfasert, das ist eigentlich genau die Idee. Also diese Frontnase, das ist das Teil, das ganz vorne am Auto ist, das soll wie eine Knautschzone wirken und den Stoß, wenn der Fahrer irgendwo reinknallt, eben abbremsen. Mhm. Und das muss er, dieser Frontflügel muss das machen, entsprechend einem Crashtest. Dieser hier hat eben jetzt diesen Crashtest bestanden, ist also nur noch halb so lang wie ursprünglich und hat sich ineinander hineingefaltet wie eine Harmonika. Man kann die Struktur der Kohlefaser eben so verwenden, dass man da noch andere Kunststoffteile einbaut, sodass das dann genau sich so verformt, wie man das möchte. Daneben hier ist ein Frontflügel, der so einen Crash eben gemacht hat. Mit 120 Stundenkilometer ist er in eine Wand geknallt, in einem Rennen. Und der Fahrer war völlig unverletzt. Man hat lediglich diese Frontnase gewechselt und er konnte dann weiterfahren. Toll, toll. Ich würde Ihnen nicht empfehlen, das mit Ihrem Auto zu machen, bei Nein, Tempo 120. Passiert auch was ganz anderes. Aber diese Teile sind natürlich sehr lebenswichtig eben für den Einzelnen. Ja, man sagt immer wieder, die Formel 1 ist sehr viel sicherer geworden als früher. Es gibt keine tödlichen Unfälle mehr. Und wir wollen hoffen, dass es so bleibt. Ja. Natürlich gibt es immer noch was zu verbessern. Man arbeitet jetzt an Airbags, aber das ist noch nicht ausgereift. Und wenn wir hier draußen stehen im Flur, dann sehen wir lauter schöne Nasen, die noch nicht eingedrückt sind. Richtig, das sind die Saubernasen und die Farben sind leuchtend blau. Und da vorne sind so zwei Stiere, zwei rote und ganz die Spitze ganz ist gelb. Was ist das mit dem Stier? Was hat es auf sich? Also das ist natürlich hier unser Markenzeichen, dieses gelbe Näschen vorne. Das ist eigentlich ein Wunsch unseres Hauptsponsors. Es ist ein in Europa sehr bekannter Energy Drink, der jetzt allerdings erst in Amerika eingeführt wird und demnächst sicher auch zu Ihnen kommt. Der Partner heißt Red Bull, daher natürlich dann auch diese roten Stiere. Und das ist kein Bier, wie manche denken, wenn da so eine Dose auf dem Auto ist, denn wir haben es schon in Amerika hier und da gesehen. Große Dose, ist die Dose auch blau oder ist die auch rot, glaube ich, ne? Die Dose ist auch so blau, dieses Metallic Blue und dann dazu silbern. Und das ist richtig, das ist also ein nicht-alkoholisches Getränk. Da ist ein bisschen Koffein drin, da sind natürliche Aminosäuren drin und das Ganze soll Ihnen mehr Energie geben. Und insbesondere ist dieser Drink in Bank- und Börsenkreisen sehr beliebt, weil er doch die Leute so nachmittags um 4 nochmal so ein bisschen belebt. Genau. Naja, und bei dem Sauber ist ganz klar, wenn so ein heißer Rennwagen fährt, dass das auch Energie ist, nicht? Das ist Energie pur. Ja. So, auf in den nächsten Raum nach einem wieder langen Flur. Das Werk ist ja riesengroß. Und was haben wir hier? Lauter große Tische, Tischflächen, die gepolstert sind. Was macht man hier? Also das ist der Clean Room hier, was natürlich jetzt nicht heißen soll, dass das der einzig saubere Raum ist im Haus. Bei Peter sauber. Aber nein, Sauberkeit ist bei uns schon ein bisschen Politik und Programm, denn wenn der Arbeitsplatz möglichst sauber ist, dann ist auch das Ergebnis der Arbeit entsprechend etwas besser. Und im Clean Room hier ist es allerdings Vorschrift, möglichst staubfrei zu arbeiten, denn hier werden echte Carbon-Matten oder Kohlefasern in Formen eingelegt. Die Idee ist, dass man die dann so einlegt, dass sie dann letztendlich, wenn der Prozess beendet ist, also ein Teil ergeben, ein Flügel oder ein anderes Teil am Fahrzeug, das dann möglichst stabil und hart ist und gleichzeitig dann eben auch leicht wie Papier. Der Arbeitsschritt der nächsten, wenn das dann eingelegt ist, ist dann das Einpacken in Vakuum, Plastik, das Folie, ist eigentlich, ja, das ist letztendlich nichts anderes als, wie wenn Sie einen Schinken im Supermarkt kaufen, so sieht das dann aus. Das ist also, das Ziel ist, dass man hier alle Luft, die vielleicht irgendwie zwischen der Kohlefaser und der Form sein könnte, dann eben raussaugt. Mhm. Und also sind es richtige Saugtische dann, nicht? Ja, und dann haben Sie hier überall Vakuumpumpen, die saugen dann eben die Luft da raus. Mhm. Und anschließend wird dieses Teil dann in einen großen Backofen geschoben. Wir werden die Backöfen etwas später dann noch antreffen. Und in diesen Backöfen kann man einen Überdruck von bis zu 6 Bar erzeugen und eine Temperatur von bis zu 200 Grad, mit dem Ziel dann eben Kohlefasern und darin vorhandenes Harz miteinander zu verschmelzen. Am Schluss haben Sie dann eben ein Teil, das leicht ist wie Papier und hart wie Stahl. Das ist eigentlich das Ziel. Toll. Wie lange braucht man, um so etwas überhaupt zu wissen? Sie haben hier gelernt, Sie sind hier reingekommen ohne eigentlich ein Wissen um Rennwagen, nicht? Wie lange hat das gedauert, um das ganze Werk so dem anderen schmackhaft oder interessant machen zu können? Naja, das ist natürlich schon immer eine Frage auch des Interesses und eigentlich ein grundtypisches Problem bei uns. Wir kriegen in der Schweiz keine ausgebildeten Formel-1-Techniker und wir kriegen überhaupt keine Formel-1-Auto Fachleute in der Schweiz, die müssen wir uns aus dem Ausland holen und die bringen einem natürlich über die Jahre was bei. Ich bin natürlich jetzt schon 5 Jahre hier und ich kenne es natürlich inzwischen auch ein bisschen und mich interessiere mich ein bisschen für Technik, auch wenn ich eigentlich Jurist bin, aber es ist richtig, es braucht eine Weile, um sich das anzueignen und alle Leute, die insbesondere hier im Cleanroom arbeiten, die müssen erstmal Learning by Doing machen, die müssen das erstmal beigebracht bekommen und lernen von den anderen. Und das und dauert in der Regel ein halbes Jahr, bis die das begriffen haben, was sie eigentlich alles für Aufgaben hier zu erledigen haben und bis sie die Qualität erreicht haben, die wir gerne hätten. Die muss nämlich immer 120% sein. Und das Team ist wie groß? Wie viele Leute arbeiten in diesem Raum zum Beispiel? Also in diesem Raum hier arbeiten insbesondere im Winter, wenn für das neue Fahrzeug alle Teile neu gemacht werden müssen, arbeiten sicher 25 Personen. Im Sommer, wo dann nur noch einzelne Teile dann gefertigt werden, sind es dann vielleicht nur noch 10. Gut, gehen wir ein bisschen weiter. Hier haben wir so etwas, das sieht aus wie eine lange Bahre, auch mit Plastik überzogen. Was ist das? Also das, was hier aussieht wie ein Sarg, ist eigentlich ein halbes Monocoque. Das heißt, wenn man einen Monocoque macht, dann macht man das in der Regel auch aus Kohlefaser komplett. Das ist das Fahrerhaus, nicht? Das ist das Häuschen, wo der Fahrer drin sitzt. Das ist die Fahrgastzelle. Da ist dann natürlich, er liegt ja fast drin. Mhm. Und dazu kommt dann, der hintere Teil ist Benzintank. Das ist auch integriert im Monocoque. Und wir machen die also aus zwei Hälften. Bei uns, anders als bei anderen Formel-1-Teams, gibt es eine linke und eine rechte Hälfte. Und das wird dann, wenn es fertig ist, zusammengeklebt wie ein Schokoladen-Osterhase. Aha. Und das sind also jetzt zwei Teile, die wir sehen, auf der einen Seite und das auf der anderen. Das ist die rechte Seite, das ist die linke Seite. Mhm. Und die sind natürlich jetzt noch nicht fertig. Die sind, da muss dann hineinlaminiert werden in diese Halbsärge. Und dann, wenn das dann im Backofen war, wird es dann zusammengeklebt am Schluss. Also wir kleben eigentlich in der Regel alle Teile zusammen, die permanent zusammenbleiben sollen. Und wenn man etwas verschrauben will, weil man es dann wieder auseinandernehmen möchte, dann muss man zuerst das Gewinde in die Kohlefaser einkleben. Also es ist sehr kompliziert. Mhm. So, jetzt sind wir in einem weiteren Raum und stehen an einem Teil eines Sportwagens, denn beziehungsweise eines Rennwagens. Und was haben wir hier? Also, wir sind jetzt in dem Zimmer, das sich auf gut schweizerisch Assembly Room nennt. Und, Zusammensetzraum gibt es gar nicht. Zusammensetzraum, nein, das gibt es gar nicht. Und hier werden die eigentlichen Teile, die aus dem Ofen kommen, den wir dann noch antreffen werden, aus diesem Autoklaven, hier werden die Teile dann weiter bearbeitet. Was wir hier sehen, ist ein komplettes Monocoque, das ist sogar schon lackiert, das war auch schon im Einsatz und das muss etwas repariert werden, weil da ein paar Teile so ein bisschen kaputt gegangen sind. Werden also wieder festgeschliffen und auch eingefüllt, nicht? Ja, die so ein eingeteilten Fälle. Monocoque, das dann auch in diesem Blau Metallic rumfährt, das wird pro Jahr 3 bis 4 Mal komplett abgeschliffen und neu lackiert. Mhm. Das muss ja immer sehr gut aussehen. Wichtig ist ja immer die Optik, weil die Autos werden ja vor allem optisch auch bewertet, also von den Fernsehzuschauern. Die wollen ja ein attraktives Rennauto sehen. Und der Sponsor, ein attraktives... Natürlich sind wir unseren Sponsoren schuldig, dass die auch das Optimum bekommen für die Werbeflächen, die sie mieten oder kaufen. Oder wir sprechen ja nicht gern davon, dass man Werbeflächen verkauft, aber letztendlich bei unserem Rennauto ist dann die Kirsche auf dem Zuckerguss oben ist dann noch eine Fläche auf dem Rennauto, die man bekommen kann als Partner. Und davon lebt der Rennsport, nicht? Von den Sponsorships? Zu 100% leben wir davon, das ist absolut richtig. Wir haben also ein Jahresbudget, das bewegt sich irgendwo im Durchschnitt der Formel 1 Jahresbudgets und die betreffen, das ist allgemein ganz gut bekannt, irgendwo liegen die zwischen 20 und 200 Millionen Dollar pro Jahr. Wir liegen da irgendwo zwischendrin und wir müssen das irgendwo hernehmen, das Geld, weil verdienen kann man damit eigentlich keine Preisgelder in dem Sinn. In der Formel 1 gibt es das gar nicht richtig, sondern es gibt Mediengelder und es gibt andere Contributions aus dem großen Topf. Aber letztendlich ist das nur ein kleiner Teil. Eigentlich sind hundertprozentig die Gelder aus Sponsorengeldern zu finanzieren. Und die Schweiz, aber das ist der einzige Hersteller in der Schweiz. Und wie ist das Land, wie steht das Land zu so einem Sport? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also vielleicht muss man mal sagen, wir sind das einzige Formel-1-Team im gesamten deutschsprachigen Raum. Es gibt auch in Deutschland, im Land der großen Automobilhersteller, keinen einzigen Formel-1-Rennstall. Wir sind die einzigen, wir sind zwar nur eine Stunde weg von Deutschland, aber wir sind die einzigen, die die deutschsprachigen Teams hier vertreten. Die Schweiz selbst hat ein etwas zwiespältiges Verhältnis zum Formel-1-Rennsport. Es gibt ein Verfassungsverbot in der Schweiz für Rundstreckenrennen. Das wurde 1955 verboten, als in Frankreich ein sehr, sehr schlimmer Rennunfall stattfand, wo ein Auto in die Zuschauer flog und viele Menschen starben, wurde in der Schweiz verfassungsmäßig verboten, Rundstreckenrennen durchzuführen. Es gibt in der Schweiz keine Rennstrecke, die sich eignet für Formel 1. Und es gibt in der Schweiz auch keine Sponsoren, die den Mut haben, sich auf diesem Parkett zu exponieren. Dennoch gibt es eine sehr breite Schicht in der Bevölkerung, die uns unterstützt. Das ist immer wieder erstaunlich, wie viele Menschen doch in der Schweiz mit uns mitfiebern. Mhm, toll. Und das ist also so die Schnauze von dem Gefährt, nicht? So, wenn wir es anschauen. Da liegt der Fahrer drin. Mhm. Und das ist das Teil, das Monocoque, ist das Teil, das möglichst sicher sein sollte. Das ist im gleichen Standard gebaut wie ein Kampfflugzeug. Das hat genau die gleichen Standards. Eigenschaften und Standards wie ein Kampfflugzeug. Hier haben wir ganze Regale voll Einzelteile. Das ist also sehr. Muss man jedes kennen? Auch Sie? Nein, man muss natürlich nicht jedes kennen, aber es ist natürlich so, dass man grundsätzlich an einem Formel-1-Auto alles aus Kohlefaser machen kann, mit Ausnahme des Fahrers. Das geht noch nicht. Ist das angestrebt? Nein, also aus der Sicht des Gewichts wäre es durchaus erstrebenswert, wenn man den Fahrer leichter machen könnte. Es gibt aber auch wirklich Teile, die darf man nicht aus Kohlefaser machen. Das ist im technischen Reglement verboten. Zum Beispiel Räder könnte man aus Carbon machen. Das dürfen wir nicht. Die müssen aus Aluminium oder Magnesium sein, weil wenn so ein Rad mal sehr stark über ein Hindernis fährt, dann kann sich das komplett auflösen, wenn es aus Kohlefaser wäre. Und wenn es aus Stahl oder aus Aluminium oder aus Magnesium ist, dann hat es noch die Stabilität, die es haben sollte, um nicht schlimmste Unfälle zu verursachen. Und die Fahrer, wie viel gibt es denn da für sauber? Gibt es da mehrere oder immer nur einen? Ja, es gibt also in der Saison werden 2 Fahrzeuge eingesetzt. Dann gibt es für jedes Fahrzeug einen Fahrer. Das ist der eine, ist unser seit 3 Jahren bei uns fahrende Johnny Herbert, ein Engländer. Immer ein Spaßvogel auf dem Rennplatz, ist sehr bekannt auch. Und der andere ist ebenso bekannt, ist aber vor allem bekannt für sein Charisma und für seinen seinen exzellenten Fahrstil, insbesondere im Regen. Das ist Jean Alesi, das ist ein Franzose mit sizilianischen Wurzeln. Mhm. Wieder ein Stockwerk tiefer, und zwar im ersten Stock. Und wir haben uns vom dritten Stock in den ersten runtergearbeitet. Zwischendrin sahen wir im Flur so ein Teil, da haben Sie gesagt, wie schwer mag das sein? Das war also vom hinteren Teil des Rennwagens, und das wiegt nur ganze 3 Kilo. Und ist ziemlich riesengroß, also größer als ich, 5 Fuß hoch und 1 Kilo Farbe. Ja, da ist sehr viel Fläche natürlich, und das ist die Haube, die hinten den Motor abdeckt. Aha. Und natürlich, wenn man so viel Fläche hat, das muss natürlich irgendwie bedeckt sein. Und ist das spezielle Farbe? Das ist nicht spezielle Flugzeugfarbe, sondern das ist ganz normale Autofarbe. Mhm. Aber da haben wir Versuche gemacht. Auch es gibt Haifischhautfarbe und weiß nicht was noch alles. Aber wir haben eigentlich da das Optimum gefunden an Gewicht und trotzdem optisch ansprechend. Mhm. Schick, metallic, glänzend, dieses Blau dann auch so, ne? Jetzt sind wir im Materiallager. Hier werden also Teile gelagert, die wir brauchen fürs Auto. Wir haben pro Rennauto etwa 7000 Teile. Und das jedes Jahr neu. Also wir bauen jedes Jahr ein neues Rennauto. Das heißt, Ende des Jahres müssen immer 7000 Teile vom einen Auto weggepackt werden und 7000 neue müssen ins Lager kommen. Oh je. Und die sind alle schön beschriftet, damit man auch weiß, was wohin gehört. Und hier sind Regale und Regale und Regale. Ja, hier sind natürlich jedes Teil mit einer Nummer versehen. Und wir haben auch eine sehr exakte Buchhaltung, die dann darüber Buch führt, wie viel Kilometer so ein Teil dann auf dem Buckel hat. Mhm. Das muss also im Prinzip alle 400 Kilometer muss ein wichtiges Teil geprüft werden, ob es noch die gleiche Form, Länge, Größe und Struktur hat. Mhm. Und es muss nach 3000 oder 3500 Kilometern muss es komplett in Pension geschickt werden. Dann ist es, hat es ausgedient. Dann müssen Sie ja Garagen voll mit Teilen haben, oder ist das alles im Werk dann untergebracht? Das ist richtig, wir haben Garagen voll mit Teilen, weil wir einfach diese Teile nicht verschenken wollen. Wir wollen nichts von unserer Technologie preisgeben. Schadhafte Teile, die richtig kaputt gegangen sind, die werden auch nicht verschenkt, sondern die werden bei uns in einem Shredder, also völlig zerstückelt, sodass dann also nichts davon übrig bleibt und der Konkurrenz irgendwie Aufschluss geben könnte, wie wir unsere Teile bauen. Also die Werkspionage ist schon ein großes Thema in der Formel 1. Und merkt man das dann auch? Man muss also sehr, sehr vorsichtig sein. Ich nehme an, jeder Angestellte weiß das. Ja, natürlich merkt man das. Und es kommt noch etwas dazu. Wir haben hier keine Konkurrenzverbote. Das heißt, wenn hier jemand weggeht und zu einem anderen Formel 1-Team geht, dann nimmt er die gesamte Technologie in seinem Kopf mit. Und darf das auch? Wir können das nicht verhindern. Im Gegenteil, wenn jemand zu uns kommt, dann erwarten wir ja auch, dass er die Technik und die Kenntnisse mitbringt von seinem früheren Arbeitgeber. Aha, und da gibt es viele, die hin und her laufen. Ja, das ist richtig. Es gibt da schon, müssen sich das vorstellen, wie einen geschlossenen Kreislauf von ungefähr 2000 Personen, die in der Formel 1 bei irgendwelchen Teams angestellt sind. Und wenn irgendwo einer weggeht, dann taucht er im nächsten Team wieder auf. Wobei das bei uns etwas anders ist, weil wir das einzige Schweizer Team sind. So viele Ingenieure oder Techniker oder Mechaniker aus englischen Teams kommen nicht zu uns. Das hat jetzt erst angefangen und wird jetzt alles etwas, der Zug zu unserem Team ist jetzt etwas stärker geworden durch den Zuzug von einzelnen Schlüsselpersonen, die dann natürlich im Prinzip Mund-zu-Mund-Propaganda machen und sagen, hey, kommt doch zu sauber, hier ist es auch nicht so schlecht. Na toll, das ist aber Understatement. Wir wollen das Gespräch fortsetzen und bedanken uns erstmal bei Ihnen ganz herzlich. Und für die Rennsportfans gibt es noch ein zweites Gespräch. Erst einmal vielen herzlichen Dank, Herr Schmidt, und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Danke Ihnen, und denken Sie vielleicht noch an unsere Webpage, die ist www.sauber.ch. Prima, Dankeschön. Wir dürfen uns noch einmal ganz herzlich bedanken. Ich habe schon gesagt, dass wir ja einen weiteren Besuch bei Sauber machen werden in der nächsten Woche, denn das war ein recht langer Rundgang und wir wollen Ihnen jeweils eine Hälfte davon bescheren in einer Sendung, und das war heute. Sie hören noch einiges zu unserer Sendung in der weiteren Sendung. Und zum Schluss noch einige Aufgaben und einige interessante Dinge, die man in Westflorida unternehmen kann. Ich kann Ihnen nur sagen, gehen Sie mal in die Schweiz und schauen sich dort um, denn die Schweiz ist ein wunderschönes Land und die Alpen laden Sie jetzt schon ein. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Neu, neu, neu, lesen Sie gerne? Literaturecke mit Christine, Britta und Co. Ich empfehle Ihnen unsere neue Literaturecke. Eine Liste mit Buchempfehlungen von Christine, Britta und anderen Freundinnen. Jede Woche neu in unserem Blog. Machen Sie mit. Schreiben Sie uns zu Ihrem Lieblingsbuch, Bücher und anderes zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserem neuen Buchclub mitmachen. Leser und Leserinnen wie Sie, senden Sie uns Ihre Empfehlungen und sagen Sie uns, was Ihnen daran gefallen hat. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Über Messenger oder direkt auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns über Ihre Ideen. Ihre Susanne Nielsen. Kino, Kino, Kino. Von mir, Susanne Nielsen, für Sie gesehen. Turn Every Page, sehenswerte Dokumentation über den Verleger Robert Gottlieb und den Autor Robert Caro, ihre 50-jährige Zusammenarbeit und die Bücher, die Caro weiterhin schreibt, spannend und aufschlussreich, wie die literarischen Werke entstehen und Weltgeschehen in Perspektive gerückt werden kann. Living bedeutet für den mittleren Beamten, exzellent von Bill Nighy dargestellt, mit einer tiefen Melancholie, die der Originalvorlage entspricht, dass man sich, wenn die eigene Zeit begrenzt ist, zu humanitären Höchstleistungen durchringen kann und muss. Women Talking, Frauen sprechen, die in einer geschiedenen Enklave nach strengen biblischen Regeln leben, tun sich endlich zusammen, um gegen Unterdrückung und Fremdbestimmung der Männer die Gewalt und Besitzergreifung, die in angedeuteten Bildern in Schwarz-Weiß festgehalten, die Tatsachen auch dem Zuschauer vermitteln, ohne zu sprechen. Die Frauen sprechen angedeutet und mit Vorsicht. Ein Sohn einer dieser starken Frauen wird von ihnen als Schriftführer bestimmt, und seine Blicke allein sind die Liebesgeschichte wert, gesehen zu werden. 80 for Brady stellt uns ein vierblättriges Kleeblatt von goldenen Schauspielerinnen, also in dem goldenen Alter, vor, die mit über 80 es noch einmal wagen, einen großen Traum wahrzumachen. Das Fußballspiel bzw. Footballspiel des Jahres mitzuerleben. Gesagt, getan, und Lily Tomlin, Sally Fields, Jane Fonda und Rita Moreno werden zu Müttern und Frauen, die durchaus noch Blicke anziehen und den Rat, den sie sowohl bekommen als auch ihrem Footballhelden Tom Brady geben, viel, viel zu entdecken. The Sun ist ein wunderbarer Film mit Hugh Jackman, der in langen, klaren Einstellungen ein ganzes Zeitgeschehen nur am Gesicht dieses Schauspielers festzumachen können, und das Können drückt sich hier in Verzweiflung und Hoffen aus, seinen Sohn zu retten und sein Unvermögen, diesen zu erreichen. Der Film Living mit dem Hauptdarsteller Bill Nighy, den haben wir Ihnen schon empfohlen. Und es gibt natürlich eine ganze Menge anderer Filme, die wir Ihnen auch noch bringen möchten, die jetzt zu der Zeit der Oscars noch im Gespräch sind. Zum Beispiel Triangle of Sadness, ein Film, der sich an der immer wiederkehrenden Umkehr von Reich und Arm, Macht und Ohnmacht, Schönheit und Überlebenskraft auf einer von einer Influencerin gewonnenen Schiffsreise mit den Mächtigen der Welt und einem Kapitän, in dessen Kajüte die herumrollenden Flaschen von seinem Allgemeinzustand Bände sprechen, so subtil auch damit von der ängstlichen Crew umgangen wird. Ein Captain's Dinner bei schlimmem Seegang und einer damit nicht endenden Reaktion aller Mägen gehört zu den komischsten, makabersten Szenen seit langem. Dass auch noch das Schiff in Not und die Passagiere dann stranden und man sich statt auf einer einsamen Insel letztlich doch auf einem Luxusgebiet wiederfindet, treibt die Überlebenden zu schwerwiegenden Entscheidungen und Handlungen. The Woman King von Viola Davis als wahre afrikanische Kriegsführerin. Sie führt eine Truppe von Frauen als Krieger und rettet mit ihrem Wagemut ihr Volk und ihren Herrscher. Die perfekte Rolle für Viola Davis. Pinocchio, Emilio de Toros, hat sich mit dem uralten Mythos des alten Mannes, der seinen verlorenen Sohn wiederhaben möchte und dafür die Götter versucht, in seiner ureinsten dunklen Weise befasst. Stopgap Animation gibt uns eine Art Puppengefühl, das ja gerade in dieser Geschichte eben fehlen sollte. Der Schein wird doch bewahrt. Einzig die Chimären und blaue Fee sind etwas zu futuristisch ausgefallen. Stimmig ist auch das Innere des großen Wals und die Grille, die hier besonders viel auszustehen hat. Aber man darf sich auch hier auf eine Art Happy End gefasst machen. The Menu, nichts für weiche Mägen bzw. für zarte Gemüter, denn dieses Essen unter den ganz Reichen zu zwölft auf einer Insel hat nichts von Geschworenen, aber wohl sehr viel von Gericht. Zu diesem sitzt zum Beispiel inszeniert Chef in diktatorischer Herrschaft die Gänge, die alle verführen und letztlich richten. Ein interessantes Experiment mit dem Publikum und ein Ende, das man ja kommen sieht. See How They Run. Auch wenn dieser Film schon eine Weile vorbei ist, wird er vielleicht bei Ihnen noch laufen oder Sie finden ihn irgendwo. Er ist entzückend. Endlich wieder ein Krimi der alten Tradition, Agatha Christies, wunderbar. Witzig wie ein Bühnenstück und natürlich mit jeder Menge Anklänge, visuell und auch in den Dialogen an die Mousetrap, das Bühnenstück, das die alte Dame des britischen Krimis lange überlebte und immer noch auf den Bühnen aufgeführt wird. Sehenswert, ein gemütlicher Kinobesuch, der nicht enttäuscht. Wakanda Forever. Dieser Marvel-Film bringt uns eine bildschöne afrikanische Scheinwelt, ein starkes Königreich, dem mit dem inzwischen verstorbenen Helden der Abgang im Film geschickt eingebaut, seine kleine Schwester als neue Heldin bestens in den Vordergrund rückt. Die Kostüme sind wunderschön. Angela Bassett nimmt als Königin eine Hauptrolle ein, die sie in Szene setzt, und der Bösewicht hat ein eigenes geheimes Unterwasserreich und jede Menge Allüren, die er mit Flügeln wie Merkur verteidigen will. Für Fans ein großer Film. Emily the Criminal, ein Überraschungsfilm, reißt uns mit, wenn wir Emily in ihrem Leben, das von alter Schuld überschattet, eigentlich nur in die Kriminalität führen kann. Aber hier geht es um Ehrlichkeit, Ausbeutung und den schönen Schein uns vorführt. Durch alles findet Emily ihren Weg und die wahren Kriminellen sind vielleicht die, die die anderen ausnutzen. Auf welche immer Seite des Gesetzes sie stehen mögen oder bequem sitzen, diskutierenswert ist er allemal. Und zum Schluss müssten wir noch mal auf Maverick ansprechen. Natürlich, Tom Cruise ist immer noch in Top Gun Form mit 59 Jahren und vielen eigenen Stunts und einer sehr hübschen grünäugigen Jennifer McConnelly als passender Gespielin macht sich Maverick einmal wieder auf, eine fast unmögliche Mission zu erfüllen. Man darf sich freuen, denn die Mission ist nach Befragung eines wirklichen Jagdfliegers